Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, 1786. Dresden, 15. April 1786. Ich möchte dir heute so gern viel schreiben, meine Gedanken sind dir so nahe, und doch wird es, fürchte ich, bei mir eintreffen, was du neulich gelesen hast. Schlimm, dass der Gedanke erst in die Elemente trockner Silben zersplittern muß, die Seele zum Gerippe verdorren muß, der Seele zu erscheinen. Das Wetter war so schön, ich bin spazieren gewesen und habe mir Abtsschrift vom Verdienste bei dir geholt, um meinen Kopf in Bewegung zu setzen. Du schienst neulich unbefriedigt von diesem Buche zu sein, aber ich glaube, du warst zu schnell und hast dich an einem gewissen Chaos des Ausdrucks, an einer Unbestimmtheit einiger Sätze gestoßen. Mir liegt wahres, echtes Gold des Genius darin. Noch mehr, ich glaube, wer in die Ideen des Verfassers hineinginge und gewisse hingeworfene Gedanken verarbeiten wollte, würde eine große Provinz in der spekulativen, praktischen Psychologie aufklären. Vorzüglich deine und meine Lieblingsmaterien von den Quellen der Handlungen, von der Menschenschätzung und Prüfung der moralischen Erscheinungen. Vorzüglich diese haben mich nachdenken gemacht. Ich wünschte, dass wir beide das Buch miteinander lesen. Es hat auch noch das Verdienst für unsere gemeinschaftliche Lektüre, dass der Stoff die Form überwiegt, dass es roher Demant ist, an dem wir uns die angenehme Mühe des Schleifens geben können. Wenn ich mich selbst kenne und über mich urteilen kann, so wäre unter allen Köpfen, die mir in der weitläufigen schriftstellerischen Welt sind bekannt geworden, Abt just derjenige, zu dem ich einige Verwandtschaft fühle. Eine solche Mischung ungefähr von Spekulation und Feuer, Fantasie und Ingenium, Kälte und Wärme, meine ich zuweilen an mir zu beobachten. Übrigens auch diese Dunkelheit, diese Anarchie der Ideen, welche, wie ich fast glaube, durch eine Zusammengerinnung der Ideen und des Gefühls, durch eine Überstürzung der Gedanken erzeugt wird und die du selbst schon bei mir gefunden hast. Auch diese finde ich bei Abt, nur dass er sich mehr dem scharfsinnigen Philosophen, ich hingegen mich dem Dichter, dem sinnlichen Schwärmer mehr nähere. Unendlich viel Anziehendes hat diese Gattung von Philosophie. Ich glaube, wenn du und ich Muße hätten zu brüten und unsere Ideen gleichsam zu drogieren, so wäre eine solche Materie die schönste gemeinschaftliche Beschäftigung. Untersuchungen über die Klassifikation der Menschen, Abwägung der Größen und Tugenden, welcher schöne Stoff für uns beide. Ich muß ganz andere Anstalten treffen mit dem Lesen. Ich fühle es schmerzlich, dass ich noch so erstaunlich viel lernen muß, sehen muß, um zu ernten. Im besten Erdreich wird der Dornstrauch keine Pfirsiche tragen, aber ebenso wenig kann der Pfirsichbaum in einer leeren Erde gedeihen. Unsere Seelen sind nur Destillationsgefäße, aber Elemente müssen ihnen Stoff zutragen, um in vollen, saftigen Blättern ihn auszuschwellen. Täglich wird mir die Geschichte teurer. Ich habe diese Woche eine Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs gelesen und mein Kopf ist mir noch ganz warm davon, dass doch die Epoche des höchsten Nationenelends auch zugleich die glänzendste Epoche menschlicher Kraft ist. Wie viele große Männer gingen aus dieser Nacht hervor. Ich wollte, dass ich 10 Jahre hintereinander nichts als Geschichte studiert hätte. Ich glaube, ich würde ein ganz anderer Kerl sein. Meinst du, dass ich es noch werde nachholen können? In der Kontinuation unserer philosophischen Briefe wollen wir das Thema aufs Tapet bringen, welche Tätigkeit bei gleichen Kräften die vorzüglichere ist, politische oder idealische, bürgerliche oder gelehrte? Ich weiß keinen schöneren Stoff als diesen und in welchem sich Geschichte, Philosophie und Beredsamkeit mehr vereinigen ließen. 16. April, Ostersonntag, früh 1786. Nun sind schon 8 Tage seit unserer Trennung verflossen und ich habe kaum eine Seite am Carlos gearbeitet. War mir schlechterdings unmöglich, Wärme und Laune für ihn bei mir hervorzubringen. Der Vorfall mit der Zensur hat mich gleich zu Anfang verstimmt und unterdessen habe ich viel gelesen. Vielleicht geht's die nächste Woche besser, woran ich zwar zweifle. Ich bin die ganze Zeit über nirgends als spazieren gewesen. Gestern Mittag aß ich bei Bäcker. Er hatte einen Fremden von Gotha bei sich und bat mich mit Öser, welches ich nicht wohl abschlagen konnte. Sonst bin ich nach dem Essen entweder bei Gosels oder im großen Garten gewesen. Der Mömpelgarter, den ich an Döbelin empfohlen, hat mich so sehr in der Welt herum empfohlen, dass mich alle Kinder des Elends zu ihrer Instanz machen wollen, welches ich mir am Ende doch verbitten würde. Vor 3 Tagen bekam ich wieder eine solche Gelegenheit, und weil ich entsetzlich verstimmt war, so habe ich Punsch machen lassen und meine Klienten mir dadurch vom Hals geschafft. Beck hat mir geschrieben, durch ihn erfahre ich die Bestätigung von Charlottens beschlossener Abreise. Er meint, dass sie uns überraschen würde. Jetzt hat auch er Lust, aus Mannheim zu gehen. Schade, dass er Schauspieler ist und es sein muss. Wie schön würde er sich zu unserem Bunde schicken. An die Weiberchen. O lieben Kinder, wie sehne ich mich nach euch, wie sehr verstimmt mich diese freundelose Einsamkeit. In einer Wüste wollt ich mir's noch eher gefallen lassen, dort hätte ich wenigstens mehr Raum, euch in Gedanken um mich her zu versammeln. Möchtet ihr so vergnügt sein, als ich es nicht bin? Übermorgen ist es 1 Jahr, dass wir uns zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht sahen. Warum müsst ihr gerade jetzt ferne von mir sein? Ich würde einen so schönen Tag feiern können. Aber ihr werdet über lauter Zerstreuungen kaum daran denken, wie viele Ursache ich habe, fröhlich zurückzusehen. Ich umarme euch in Gedanken tausendmal und wünsche herzlich, dass ihr wieder hier sein möchtet. Schiller. Postskriptum. Sonst ist nichts an dich eingelaufen als dieser Brief. Das Haus steht noch, ich habe also meine Schlüssel nicht gebraucht. Verzeiht mir diesen seelenlosen Brief, er ist nicht hübsch, wird unsere Doris sagen, aber ich kann nicht helfen.